Das Thema ist Revolutionstheorie und ihre Kritik bei Marx. Es wurde ja gerade schon das allgemeine Thema dargestellt. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz ein Zitat bringen, was Marx von einem italienischen Ökonomen im Kapital zitiert, was ganz gut darstellt, was Marx wo ich denke, dass das sozusagen die Kernstruktur des Marx'schen Werkes in Bezug auf Revolutionstheorie darstellt. Das Zitat lautet: Statt unnütze Systeme für das Glück der Völker aufzustellen, will ich mich darauf beschränken, die Gründe ihres Unglücks zu untersuchen. Also das ist dieses Zitat von Gian Maria Ortez, das Marx positiv zitiert. Ich will jetzt zunächst kurz darstellen, dieses Bild, dieses klassische Marx-Bild, was auch in dem im Marx'schen Werk ein Fundament hat, ein reales Fundament hat, in Bezug auf die Revolutionstheorie, das, was man eigentlich auch schon in der Schule lernt, wenn Marx behandelt wird. Also sozusagen Marx' positive Revolutionstheorie, wie sie sich in den Frühschriften entwickelt hat, vor allen Dingen. Im ersten Teil und im zweiten Teil will ich dann zeigen, anhand des ökonomiekritischen Spätwerks, was man so ab 1857 mit der Entstehung des Rohentwurfs zum Kapital vielleicht datieren kann, wie in diesem ökonomiekritischen Spätwerk sämtliche dieser revolutionstheoretischen Annahmen des frühen Marx systematisch kritisiert werden und ihnen der Boden entzogen wird. Und also auch dieser Vorstellung von Marx, die sozusagen im allgemeinen Bewusstsein vorhanden ist. Man kann eigentlich sagen, dass bis in die 1970er Jahre hinein nahezu uninterfragt die These von der unverbrüchlichen Einheit von Kritik der politischen Ökonomie und Revolutionstheorie im Marx'schen Denken galt. Jetzt im Folgenden sollen einige Elemente einer Kritik dieser These, dieser Einheit von Ökonomiekritik und Revolutionstheorie formuliert werden. Jetzt zunächst einige allgemeine Bemerkungen, die vielleicht ein bisschen verkürzt sind, aber man kann ja in der Diskussion das vielleicht etwas konkretisieren. Meiner Ansicht nach besteht die kritische Intention der Marx'schen Theorie zum einen wesentlich in der Dechiffrierung kapitalistischer Vergesellschaftungsformen, also Ware, Wert, Geld, Recht und Staat, also Dechiffrierung dieser Vergesellschaftungsform als nicht natürliche, als historisch spezifische, sowie in der Aufweisung des inneren notwendigen Zusammenhangs dieser Form. Das heißt, der Unmöglichkeit, einzelne dieser ökonomischen oder politischen Formen in emanzipatorischer Absicht gegen den Gesamtzusammenhang des Systems geltend machen zu können. Also eben nicht die Ware gegen das Geld geltend machen zu können, also nicht den Staat gegen das Kapital und darauf aufbauend eine in irgendeiner Form geartete emanzipatorische Absicht. Also diese beiden Elemente, Dechiffrierung, also im Grunde genommen Fetischismuskritik, und Kontextualisierung, also Darstellung des Kapitalismus als notwendiges System, sind sozusagen die Kerngehalte der Marx'schen Theorie, wie ich sie sehe. Dabei bleibt es aber nicht, dass der Marx'schen Theorie immanente praktische Erkenntnisinteresse, ihm geht es ja nicht darum, einfach nur als Registriermaschine etwas zu beschreiben, sondern ihm geht es um den Kommunismus, dieses praktische Erkenntnisinteresse impliziert auch eines, also ein Interesse an den Chancen der Befreiung von diesen ökonomischen und politischen Formen. Marx in diesem weiten Sinne als revolutionstheoretische zu verstehende Werkkomponenten umfassen dabei sowohl Aussagen über materielle Ermöglichungsbedingungen sozialer Emanzipation, also die Bildungselemente einer neuen Gesellschaft, wie er das nennt, als auch über immanente Auflösungstendenzen der bürgerlichen Gesellschaft und die sozialen Trägerschichten dieser Auflösungstendenz, eben die Umwälzungsmomente der alten Gesellschaft, wie er es nennt. Eine weitere Komponente der Revolutionstheorie sind im Grunde genommen sehr abstrakte Formulierungen über das, was Marx sich unter Kommunismus vorstellt oder das, was er dann die Übergangsphase oder was dann allgemein als Übergangsphase hin zum Kommunismus verstanden wurde. Also das wären sozusagen die drei Elemente. Ich werde mich hauptsächlich jetzt in dem Vortrag auf diese Umwälzungsmomente konzentrieren, also auf die Frage, welche immanenten Auflösungstendenzen innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft sieht Marx und welche sozialen Trägerschichten sollen das sein. und werde mich um diese beiden anderen Momente weniger kümmern, weil es einfach auch zu weit ausgreifend wäre. Ja, also jetzt zum ersten Teil, zur Darstellung der Marxischen Revolutionstheorie, wie sie allgemein im Grunde genommen mehr oder weniger bekannt ist. Zunächst eine Vorbemerkung. Hinsichtlich der revolutionstheoretischen Konsequenzen lassen sich für die entwickelte Ökonomiekritik und für den historischen Materialismus allgemein drei verschiedene Lesarten ganz grob identifizieren. Einmal wird die Marxische Theorie verstanden als positive Wissenschaft eines naturwüchsigen Emanzipationsprozesses. Dann als zweite Lesart als positive Wissenschaft des negativen Zusammenbruchs der kapitalistischen Produktionsweise. Und schließlich das dritte, was ich auch vertreten würde und hier stark machen will, als negative Theorie des Kapitals in praktischer Absicht. Also ich werde das natürlich noch erläutern, was das bedeutet. Zur ersten ganz kurz nur, zur ersten Lesart. Die Betrachtung der Marxischen Kritik als positive Wissenschaft vom Untergang des Kapitalismus geht von dessen ökonomischer Selbstdestruktivität, vor allem aufgrund der Annahme eines Gesetzes des tendenziellen Falls der Profitrate aus. Diese negative ökonomische Zusammenbruchstheorie begnügt sich in ihrer Reinform, wie sie zum Beispiel von Ernehmann Dehl oder seit einigen Jahren auch von Robert Kurz vertreten wird, mit eben dieser Zusammenbruchsdiagnose sowie der Feststellung, dass der letztlich fehlerhafte Kreislauf der Kapitalbewegung allenfalls auf die Barbarei hinausläuft, die Errichtung einer alternativen Gesellschaft aber von der Entschlossenheit und den Kämpfen der Menschen abhängig sei. Also diese neue Gesellschaft ist also keineswegs unvermeidlich. Unvermeidlich ist eigentlich nur der negative, in die Barbarei führende Zusammenbruch. Das wäre sozusagen die Lesart der Ökonomiekritik als positive Wissenschaft des negativen Zusammenbruchs. Dagegen steht im Grunde genommen die wesentlich populärere und vor allen Dingen im Marxismus-Leninismus und schon davor im Marxismus der Zweiten Internationale vertretene Darstellung des historischen Materialismus als positiver Wissenschaft menschlicher Emanzipation, die von einem vom Willen und Bewusstsein der Akteure unabhängigen Automatismus der Befreiung ausgeht, den sie eigentlich von Bebel über Stalin bis hin zu Mao Zedong geschichtsphilosophisch durch die Annahme ebenso universeller wie eherner Fortschrittsgesetze begründet. Also nach dieser Lesart hat Marx im Grunde genommen sowas entdeckt wie universalhistorische Gesetze, die im Grunde genommen von der Antike oder von der Menschheitsentwicklung überhaupt bis hin zum Kommunismus eine Gesetzmäßigkeit des Fortschritts darstellen. Diese universellen Geschichtsgesetze sind in absteigender Linie der Klassenkampf natürlich, dann das, was das Causa-Sui-Konzept der Produktivkräfte genannt wird, also sozusagen es gibt Produktivkräfte, also technische Entwicklung und Arbeitsorganisation, Wissen in Bezug auf die Auseinandersetzung mit der Natur. Diese Produktivkräfte entwickeln sich autonom durch die Geschichte hindurch und sind sozusagen der Motor der Geschichte und reaktiv darauf entwickeln sich dann die Produktionsverhältnisse bis hin dann zu einer sozusagen noch tiefer liegend eine Gesetzesannahme, die Annahme einer, Zitat eines DDR-Philosophen, der nicht relevant ist, einer gesetzmäßigen Abfolge der Gesellschaftsformation bis hin zum Kommunismus. Vielleicht kennen einige diesen Satz von Erich Honecker, den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Das bringt es sozusagen auf den Punkt. Für etwas differenzierter hält sich eine Variante dieser Lesart, die eine erst im eigentlichen Sinne ökonomistische Zusammenbruchstheorie aufstellt, nicht eine ökonomische, indem sie zwar behauptet, die Revolution ist natürlich, sei freilich ein Akt bewusster politischer Tätigkeit. Dieser politische bewusste Akt wird aber wiederum rückgebunden an als notwendig erachtete ökonomische Vorgänge, zum Beispiel und vor allem die Verelendung des Proletariats, das werde ich jetzt noch ausführen. Diese Deutung der Marxischen Theorie als positiver Wissenschaft der menschlichen Emanzipation werde ich jetzt nachweisen, sozusagen in den Frühschriften der Marxischen Theorie. werde zeigen, dass Marx tatsächlich eine solche positive Wissenschaft der menschlichen Emanzipation beansprucht hat zu entwickeln. Dass das aber nicht das letzte Wort ist, was Marx formuliert hat und im Grunde genommen auch nicht Marx als entwickelten Wissenschaftler zeigt, sondern gerade das an Marx'schen Werk zeigt, was er von vorherigen Theorien übernommen hat, von vorherigen bürgerlichen Theorien, von der politischen Ökonomie Ricardos und Smiths und von der Geschichtsphilosophie Hegels und anderer. Also diese Ambivalenz, auf die sich diese Lesarten stützen, die sie natürlich nicht als Ambivalenzen sehen. Diese Ambivalenz ist im Marx'schen Werk tatsächlich selbst vorhanden. Aber die Grundthese ist, dass diese geschichtsphilosophische Lesart positive Wissenschaft menschlicher Emanzipation genau das repräsentiert im Marx'schen Werk, was an ihm, an diesem Werk eben nicht revolutionär ist, was sozusagen überkommener Theoriebestand bürgerlicher Philosophie und Politökonomie ist. So, jetzt werde ich ganz kurz versuchen, dieses revolutionstheoretische Modell von Marx darzustellen. In seiner Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie von 1843-44 identifiziert Marx zum ersten Mal in der modernen Arbeiterklasse den Träger der menschlichen Emanzipation. Diese Arbeiterklasse gilt eben deshalb als revolutionäres Subjekt par excellence, weil sie als eigentumslose, Zitat, universellen Charakter durch ihre universellen Leiden besitzt und in der Aufhebung ihrer Lebensbedingungen als Klasse notwendig jede Form von Klassenherrschaft aufheben muss. Dieses Modell wird später von Karl Kautsky in seinem ziemlich bekannten Kommentar zum Erfurter Programm der SPD radikalisiert und besteht eigentlich in der These, dass die Arbeiterklasse eine exterritoriale Stellung zum Kapitalismus hat, also sozusagen außerhalb des Kapitalismus steht. So meint Kautsky in Anschluss an diese marxische Theorie von der Universalität der Arbeiterklasse, dass das Proletariat nur die positiven Seiten des widersprüchlichen Kapitalismus zum Ausdruck bringt. Also es steht für direkte Vergesellschaftung, für Solidarität, für Monopolisierung, was für ihn ein Moment von Sozialismus ist, für Internationalismus, während Nationalismus, Konkurrenz und so weiter, wie Kautsky meint, immer unwirksamer für das Proletariat wird. Also das ist sozusagen die Universalitätsthese, die von Marx formuliert wurde in diesen Frühschriften. In den folgenden Schriften, vor allem in der Heiligen Familie und im Manifest der Kommunistischen Partei, also in den Schriften 1844 und 1848, systematisiert Marx seine Auffassung vom historischen Subjekt der Revolution zu einem mehr oder weniger konsistenten Modell, in dessen Rahmen die Entwicklung des Proletariats von der Klasse an sich, also von einer eigentlich nur als latenter Merkmalskomplex individueller Produktionsmittel nicht Eigentümer existierenden Klasse, zur Klasse für sich, also zum Identitätskonflikt und revolutionsbewussten Akteur, wie folgt verläuft. Existiert zunächst nur die Konkurrenz isolierter Arbeiter um den Erfolg beim Verkauf ihrer Arbeitskraft, so schließen sich diese allmählich zum Zwecke ihrer kreatürlichen Selbsterhaltung, also zur Behauptung ihres Arbeitslohns, wie zur Verringerung der Arbeitszeit, anfangs zu betrieblichen, dann lokalen, branchenmäßig nationalen und schließlich internationalen Koalitionen zusammen, die letztlich um die politische Macht kämpfen. Der Arbeitslohn, um den es zunächst geht bei diesen Klassenkämpfen, kann, so der frühe Marx, das absolute Existenzminimum nicht überschreiten, aber doch unterschreiten. Und deswegen ist dieser Klassenkampf nötig. Dieser Zusammenschluss der Arbeiter wird nicht nur durch die rücksichtslosen Verwertungsinteressen des Kapitals hervorgebracht, er wird auch durch die von dem Kapital selbst betriebene Entwicklung innerbetrieblicher Kommunikationsstrukturen und industrieller Kommunikationsmittel begünstigt. Die wesentlichen Ursachen, die das Proletariat zur Revolution treiben, sind dem frühen Marx zufolge, also einerseits die Tatsache des absoluten Existenzminimums als Obergrenze des Lohns und eine darüber hinaus sich vollziehende absolute Verelendung und Entmenschung, wie er es nennt, die zudem mit einer Homogenisierung proletarischer Lebenslagen und zunehmenden Polarisierung der Klassen einhergeht. Andererseits ebenfalls als Determinante, die sozusagen das Proletariat zur Revolution treibt, die mit diesen Entwicklungen verbundene Entzauberung der bürgerlichen Ideale und Ideologien, wonach die Arbeiter gezwungen sind, Zitat, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen, Zitat Ende, ihnen der Ausbeutungscharakter der kapitalistischen Produktionsprozesse offen zutage liegt und ihnen, wieder Zitat, die Gesetze, die Moral, die Religion als bloße bürgerliche Vorurteile gelten, hinter denen sich ebenso viele bürgerliche Interessen verstecken, Zitat Ende. Also das sind sozusagen die beiden, zwei zentrale Momente. Also jetzt neben der Universalität des Leidens der Arbeiterklasse und ihren im Grunde genommen schon universellen Interessen, die These, dass es sozusagen ihr Lebensstandard sich nie über ein Existenzminimum hinaus entwickeln kann, dann begleitend dazu, dass es sogar sowas gibt wie eine Verelendung, eine absolute Verelendung. Und das Dritte, dass im Grunde genommen für die Arbeiterklasse sowas wie Ideologie gar nicht mehr existiert. Die sind sozusagen, die stehen außerhalb der Ideologie, der bürgerlichen Ideologie. Das wird noch im Manifest der Kommunistischen Partei und in der deutschen Ideologie explizit so formuliert. In Bezug auf die These, dass der Lohn sich über das Existenzminimum nicht hinausentwickeln kann, folgt Marx ganz einfach der Ricardoschen Theorie oder der bis dahin in der bürgerlichen Politökonomie vorherrschenden demografischen Lohntheorie, die er dann später etwas modifiziert und die bei Ferdinand Lassalle mit dem ehernen Lohngesetz sozusagen fröhliche Urständ feiert. Die Grundthese dieser demografischen Lohntheorie besteht darin, dass der Arbeitslohn sich nicht dauerhaft über das physische Existenzminimum erheben kann, weil, wenn das der Fall ist, also es ein höheres Lebensniveau der Arbeiter gibt, dieses höhere Lebensniveau in einer Vermehrung der Arbeiterbevölkerung resultiert und die Vermehrung der Arbeiterbevölkerung ein Überangebot an Arbeitskräften gegenüber der Nachfrage entstehen lässt, was dann wiederum das Sinken des Arbeitslohns sogar unter das Existenzminimum bewirkt. Das ist so die These von Lassalle, dieses eherne Lohngesetz. Marx hat das nicht in der Form formuliert, hat aber Varianten dieser Existenzminimum-Theorie des Lohns in den Frühschriften vertreten. Die spekulative Dialektik der Revolution besteht für den frühen Marx also in der Tatsache, dass die bürgerliche Gesellschaft mit ihrer Entwicklung, wie er sagt, ihren eigenen Totengräber erzeugt, das Proletariat als sich notwendig selbst negierende negative Seite des Privateigentums zu begreifen ist. Der Sieg der Arbeiterklasse, die durch die Eroberung der politischen Macht vermittelte Umwälzung der Gesellschaft, ist durch die oben skizzierte Dynamik unvermeidlich, wie Marx sagt, und geschichtsphilosophisch verbürgt. Es handelt sich nämlich, Zitat, nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird. Zitat Ende. Da Revolution und Entstehung revolutionären Bewusstseins als quasi naturwüchsiger Prozess erscheinen, kann Marx dem Intellektuellen auch keine konstitutive Funktion im revolutionären Geschehen mehr zumessen. Die auf eine Avantgarde-Theorie hinauslaufende Vorstellung aus der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie vom Proletariat als dem Herzen und der Philosophie als dem Kopf der menschlichen Emanzipation wird damit hinfällig. Damit wird aber auch nebenher gesagt, die Legende hinfällig, dass Marx Revolutionstheorie im Grunde genommen Vorbild für die kautskische und leninsche Avantgarde-Theorie ist. Also Marx vertritt da eher eine tendenziell eher spontaneistische Position. Also zumindest kein explizites Avantgarde-Modell. Die Revolution ist für Marx allerdings spätestens seit dem Kommunistischen Manifest eine Langzeitperspektive, die neben der vollendeten Ausbildung des Klassenantagonismus, also dieser Polarisierungsentwicklung und Homogenisierungsentwicklung, auch auf die Entwicklung der Produktivkräfte verwiesen ist, also auf diese materiellen Ermöglichungsbedingungen des Kommunismus. Das ist auch zum Beispiel der Grund dafür, dass er dann 1850 mit dem Bund der Kommunisten und der dort vertretenen voluntaristischen Revolutionsstrategie bricht. Oder dass er noch 1870 in einem Brief an Engels, glaube ich, nur in England die materiellen Bedingungen für eine sozialistische Revolution gegeben sieht. Also das muss man auch immer berücksichtigen. Es gibt zwar Zwischenphasen zwischen 1848 und 50, wo Marx sich davon etwas entfernt und offensichtlich von den Produktivkräften entkoppelte Revolutionsstrategie vertritt und sogar meint, auch in Frankreich könne es Sozialismus geben und so weiter. Aber das ist spätestens seit 1850 dann wieder hinfällig. Also die Revolution ist für Marx, was noch dazu zu sagen ist, nur als Weltrevolution denkbar. Sein Beharren auf den objektiven Voraussetzungen, also auf diesen Produktivkräften der sozialistischen Umwälzung, führt ihn aber in Kombination mit einer stark evolutionistischen Perspektive hinsichtlich der Entwicklung der Gesellschaftsformation in diesen Frühschriften sehr, sehr stark in die Richtung einer Universalisierung des europäischen Verlaufsmodells, also Entwicklung vom Feudalismus zum Kapitalismus und dann zum Sozialismus, was in den Frühschriften zum Beispiel auch die Konsequenz hat, dass er zu einer partiellen Apologie vermeintlich unbewusst modernisierender Wirkung des Kolonialismus neigt. Also in den Schriften zur Indienfrage schreibt er dann, dass im Grunde genommen diese ganze barbarische Entwicklung, die sozusagen durch das Blut der Massen dort wartet und sie sozusagen ihnen die Existenzgrundlage nimmt, in Bezug auf die Konkurrenz mit den englischen Webern, dass das sein muss, damit die auch ihre Produktivkräfte entwickeln und ihre sozusagen altvorderen Entwicklungsperspektiven sozusagen denen abschwören. Also er vertritt im Grunde genommen in den Frühschriften noch die These, dass überall gleichzeitig auf der Welt sich der Kapitalismus durchsetzen muss und erstmal radikal durchsetzen muss, um die Bedingungen für den Kommunismus zu schaffen. Also das jetzt hier grob skizzierte revolutionstheoretische Modell unterstellt also im Wesentlichen Verelendung, Entzauberung, Universalität des Leidens und im Grunde genommen eine historische Mission oder eine historische Aufgabe des Proletariats sowie diese einlinige Evolution der Produktivkräfte als notwendige und hinreichende Bedingung für die Bildung revolutionärer Subjektivität und gelingender Umwälzung des Kapitalismus. Also so viel jetzt zu diesem ganz grob zusammengeschusterten revolutionstheoretischen Modell aus den früheren Schriften. Jetzt zu der Kritik daran. Also die These war ja, dass sozusagen sämtliche dieser Kriterien, die ich jetzt aufgezählt habe, von Marx oder sozusagen von der entwickelten Ökonomiekritik von Marx widerlegt werden. Und er damit sozusagen seine eigene Revolutionstheorie im Grunde genommen in ihren Grundfesten kritisiert und erschüttert. Und natürlich nebenbei gesagt auch das, was in der Arbeiterbewegung und der sozialistischen Bewegung das einzig Wirksame war sozusagen. Die einzig wirksame Rezeption der marxischen Theorie war im Grunde genommen wenn man es grob verkürzt, aber diese revolutionstheoretische Perspektive der marxischen Theorie, also wenn man sich anguckt, den sogenannten Revisionismusstreit zwischen Kautsky und Bernstein oder so, da sagt Kautsky als orthodoxer Marxistenpapst, wir können gerne über alles reden, wir können auch die Werttheorie fallen lassen, völlig egal, solange wir genau diese Gesetzmäßigkeiten der historischen Entwicklung, die Marx entdeckt hat, daran festhalten. Also das zeigt schon, wie sozusagen auch die theoretischen Vertreter des Marxismus zu der Zeit Marx gelesen haben. So, jetzt zu der Kritik dieses revolutionstheoretischen Modells im marxischen Werk. Zunächst verwirft Marx in seinen ökonomiekritischen Schriften die Annahme eines ehernen Lohngesetzes bzw. dieser absoluten Verelendungstendenz grundlegend. Das physische Existenzminimum gilt nur noch als untere Grenze des durch das kulturelle Niveau einer Nationalökonomie mitbestimmten und durch Arbeitskämpfe zwischen Gewerkschaften und Kapitalisten ausgehandelten Werts der Arbeitskraft. Das Schwanken der Lohnhöhe ist eine abhängige Variable nicht der Masse der Arbeiterbevölkerung, was diese demografische Lohntheorie behauptet, sondern der zyklischen Akkumulationsbewegung des Kapitals. Eine zunehmende Partizipation der Arbeiterklasse am gesellschaftlichen Reichtum wird also damit nicht durch eherne demografische Wachstumsschwankungen quasi physiologisch verunmöglicht, wie in der bürgerlichen Nationalökonomie behauptet noch. Die sogenannte relative Verelendung, also ein Terminus, den Marx nicht benutzt, der aber der Sache nach bei ihm vorkommt, Das heißt, das Auseinanderdriften der wertmäßigen Relation zwischen Lohnarbeit und Kapital, das im beständigen, durch Produktivitätsfortschritte bedingten Sinken des Werts der Arbeitskraft begründet ist, stellt eine vom Reallohn vollständig unabhängige Tendenz dar, kann also keine absolute Verelendungstheorie begründen. Was mit der relativen Mehrwertproduktion sinkt, ist also der wertmäßige Anteil des variablen Kapitals, also das Kapital, das in Lohn verausgabt wird, im Verhältnis zum erzeugten Mehrwert, nicht das Quantum der Gebrauchswerte, das der Arbeiter mit seinem Lohn kaufen kann. Zitat Marx: Der Wert des Arbeitslohns ist zu schätzen nicht nach der Quantität Lebensmittel, die der Arbeiter erhält, sondern nach der Quantität Arbeit, die diese Lebensmittel kosten, nach dem proportionellen Anteil, den der Arbeiter vom Gesamtprodukt oder eher vom Gesamtwert dieses Produkts erhält. Es ist möglich, dass in Gebrauchswerten geschätzt sein Arbeitslohn steigt und doch dem Wert nach fällt und umgekehrt. Also Marx begründet damit, dass im Grunde genommen, also begründet damit theoretisch auch, dass es so etwas geben kann wie eine wohlfahrtsstaatliche Entwicklung im Kapitalismus. Damit ist Marx innerhalb der Arbeiterbewegung zu der Zeit, wenn man sich Lassalle als Gegenpart anguckt, sogar steht er da ziemlich allein. Also zumindest was jetzt die prominenten Vertreter betrifft. Also diese Wertrelation zwischen variablem Kapital und Mehrwert ist allerdings empirisch nicht durchschaubar, zumindest sehr schwer durchschaubar und nur sehr indirekt, und verlangt zu ihrer Kenntnis einen enormen begrifflichen Aufwand, nämlich das Kapital von Marx. Dagegen werden Bewegungen des Reallohns, also der Menge an Lebensmitteln, die der Arbeiter für eine als Preis der Arbeitskraft gezahlte Geldsumme erwerben kann, von den Arbeitern unmittelbar wahrgenommen. Eine relative Verelendung muss somit, also bei gleichzeitiger Möglichkeit eines steigenden Lebensstandards, weder notwendig ins Bewusstsein der Arbeiter treten, noch diese zu Klassenkämpfen motivieren. Relative Verelendung bzw. Sinken des Werts der Arbeitskraft sind als reine Kategorien des wissenschaftlichen Beobachterstandpunkts damit revolutionstheoretisch unbrauchbar. Sie können die, wie es Werner Hofmann, ein linksrikardianischer Ökonom, formuliert, Sie können die wichtige Indizfunktion, die der absoluten Verelendung traditionell unterstellt wird, nämlich das Grundverhältnis der Ausbeutung den Beteiligten unmittelbar sinnfällig zu machen, nicht ersetzen. Also damit bricht sozusagen eine Säule in dieser revolutionstheoretischen Konzeption zusammen. Es gibt zwar dieses Auseinanderdriften zwischen Lohnentwicklung und Mehrwertproduktion, aber das ist sozusagen unmittelbar nicht wahrnehmbar für die Arbeiterklasse. Und es interessiert sie auch unmittelbar erstmal gar nicht. Dennoch existieren im Marxischen Spätwerk, trotz dieser Kritik an seinen früheren Positionen, vor allen Dingen in dem für die Propaganda des Marxismus-Leninismus sehr wichtigen Kapitel 24.7 des Kapital, Kontinuitäten in der Behauptung dieses kausalen Nexus Kapitalismus, absolute Verelendung, Revolution. Also wenn Marx sozusagen populär wird, dann vertritt er dennoch solche Theorien immer noch, obwohl er sozusagen in seiner Ökonomiekritik diese Position schon hinlänglich kritisiert hat. Neben der Verelendungstheorie wird vor allem in den früheren Marxischen Schriften, wie notorisch in der marxistischen Tradition, über einen undifferenzierten Begriff von Eigentumslosigkeit, das Proletariat als eine Wesenheit konstruiert, die sozusagen jenseits der bürgerlichen Gesellschaft liegt. Die Evidenzen für diesen Mythos eines prinzipiell äußerlichen Bezugs auf die bürgerliche Gesellschaft und den daraus abgeleiteten universalistischen Gehalt des objektiven Interesses der Lohnarbeiter werden dabei aus historisch kontingenten Erfahrungen gezogen. Also es gibt tatsächlich Anlässe dafür zu meinen, dass die Arbeiterklasse eigentlich nicht zur bürgerlichen Gesellschaft gehört. Aber diese Anlässe sind historisch kontingent und haben nichts mit der Grundstruktur des Kapitalismus zu tun. Diese Anlässe sind zum Beispiel die kollektive Rechtlosigkeit der Arbeiter, die milieuhafte Ghettoisierung, der niedrige Lebensstandard und der notgedrungen militant gesetzlose Charakter des Klassenkampfes vor der Institutionalisierung desselben im 19. Jahrhundert, jetzt diese Elemente. Das sind sozusagen Evidenzen, die diesen exterritorialen Status der Arbeiterklasse durchaus befördern, diese Anschauung. Die revolutionäre Kraft des Klassenkonflikts ist dagegen ausgehend von den Darstellungen im Kapital schlichtweg nicht mehr erkennbar. Den Klassenkampf erklärt Marx aus folgender Konstellation. Ich hoffe, ich mute euch da nicht zu viel zu, aber wir können ja auch in der Diskussion das vielleicht ein bisschen auseinanderdröseln. Im Austausch zwischen Lohn und Arbeitskraft treten die Arbeiter die Verfügung über ihre Ware in voller Übereinstimmung mit den Funktionsbedingungen des Warentauschs, also dem Äquivalententausch, dem Käufer ihre Arbeitskraft ab. Gekauft wird das Arbeitsvermögen als wertbestimmte Ware, konsumiert wird die Arbeit als wertschaffende Tätigkeit, wobei der Konsum der Ware aus dem Austauschprozess hinausfällt und seine Aneignungsgesetze, also das Äquivalenzprinzip, nichts angeht. Aufgrund des spezifischen Charakters der Arbeitskraft als Ware, also dass sie eben nicht von den physischen und psychischen Bedingungen des Anbieters dieser Ware zu trennen ist, treten die Austauschenden während ihres Konsumptionsprozesses, also der Arbeitskraft, in ein anderes Verhältnis zueinander, ein Verhältnis der Unfreiheit und Ungleichheit und wechseln, wie Marx sagt, ihre Charaktermasten. Dieses spezifische Verhältnis ist Grundlage der Tatsache, dass mit der gegebenen Länge des notwendigen Arbeitstages, wo der Arbeiter den Wert seiner Lebensmittel reproduziert, diejenige des Gesamtarbeitstages noch nicht gegeben ist, dass die Grenzen des Arbeitstages nicht durch die Gesetze des Warentauschs bestimmt werden. Also aus dieser Uneindeutigkeit entsteht eine dem Austauschkapital Arbeitskraft eigentümliche, ökonomisch bedingte rechtliche Pattsituation, welche wiederum den Klassenkampf notwendig aus sich hervortreibt und auch heute noch aus sich hervortreibt. Der Kapitalist besteht auf seinem Recht als Käufer, den Arbeiter so lange wie möglich arbeiten zu lassen. Er nötigt ihn, wie Marx sagt, für den Preis seiner gewohnheitsmäßigen Lebensmittel seine ganze aktive Lebenszeit zu verkaufen. Der Arbeiter dagegen besteht, durch die spezifische Natur seiner Ware dazu genötigt, darauf diese Ware, also sich selbst, nicht durch Überanspruchung zu ruinieren, also wieder als Warenbesitzer auf den Arbeitsmarkt treten zu können. Der Klassenkampf ist Grundlage der historischen Tendenz des Eindringens der Rechtsform in den kapitalistischen Produktionsprozess. Also die Rechtsform befindet sich zunächst auf der Ebene des Zirkulationsprozesses, wo die Anerkennung der Warenbesitzer als gleiche Warenbesitzer stattfindet. Innerhalb des Konsumptionsprozesses der Arbeitskraft, also des Produktionsprozesses, gibt es so etwas wie eine Arbeiterschutzgesetzgebung oder irgendeine Anerkennung der Arbeiter als Menschen, die ein Recht auf Leben hätten, nicht. Dieses Recht auf Leben müssen sie sich anschließen, nachdem sie in den Produktionsprozess getreten sind, erst mühsam erkämpfen. Sie haben zwar das Recht auf Anerkennung als Warenbesitzer, aber das Recht auf Leben nicht. Ich zitiere mal kurz Marx, also sozusagen abschließend zu diesem Komplex. Es findet hier also eine Antinomie statt, Recht wider Recht, beide gleichmäßig durch das Gesetz des Warentauschs besiegelt. Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt. Und so stellt sich in der Geschichte der kapitalistischen Produktion die Normierung des Arbeitstages als Kampf um die Schranken des Arbeitstags dar, ein Kampf zwischen der Klasse der Kapitalisten und der Arbeiterklasse. Zitat Ende. Ob als Maßnahme gegen die Reduzierung des Preises der Arbeitskraft unter das physische Existenzminimum durch absolute Verlängerung der Mehrarbeitszeit, also praktisch durch Überanspruchung der Arbeitskraft, beziehungsweise übermäßige Intensivierung der Arbeit oder als offensiver Kampf um Ausnutzung gesellschaftlicher Produktivitätsfortschritte zwecks Erweiterung der notwendigen Bedürfnisse der Arbeiter, der Klassenkampf bewegt sich stets im Rahmen der Prämissen des kapitalistischen Verwertungsprozesses. Die originären Klasseninteressen des Proletariats, also die Erhaltung der Einkommensquelle Arbeitskraft, woraus dann Forderungen nach Leben und Gesundheit entstehen, die Erlangung eines möglichst hohen Einkommens, wonach dann Forderungen nach gerechtem Lohn oder sozialer Gerechtigkeit entstehen, wie der kontinuierliche Fluss des Einkommens, also Verlangen nach sozialer Sicherheit, Arbeitsplätzen, Sozialstaatlichkeit und so weiter. Alle diese originären Interessen des Proletariats sind im Bezugssystem der Wertvergesellschaftung des Kapitalismus inhärente, implizieren sogar notwendig das Interesse des Proletariats an einem funktionierenden Reproduktionsprozess des Kapitals. Arbeitern und Kapitalisten gemeinsam, wenn auch häufig auf beiden Seiten, nur durch staatliche Regulation erzwingbar, ist die, wie Ulrich Enderwitz es genannt hat, Wertbildungsrücksichtsperspektive. Also beide sind sozusagen der Wertvergesellschaftung nicht transzendente Subjekte, die Bourgeoisie sowieso nicht und das Proletariat ebenfalls nicht. Der Arbeiter ist also ein spezifischer Warenbesitzer, ein spezifisches bürgerliches Subjekt, dessen Interesse im Verkauf, und das heißt im Falle seiner Ware, in der Verwertung durch den Kapitalisten besteht. Im Klassengegensatz steht er nicht als vollkommen eigentumsloser in einem rein äußerlichen Verhältnis zu einer Welt von Eigentümern, sondern in einem, wie Robert Kurz es ausdrückt, wertimmanenten Konkurrenzgegensatz verschiedener Warenbesitzerkategorien. Schließlich erhält sich die kapitalistische Gesellschaft, wie Adorno sagt, nicht trotz ihres Antagonismus am Leben, sondern durch ihn hindurch. Dies in doppelter Weise. Erstens ist der Gegensatz von Produktionsmitteln, Eignern und Eigentümern von nichts als Arbeitskraft, also der Klassengegensatz, konstitutive Bedingung des kapitalistischen Verwertungsprozesses, was man Leuten wie Postone und Kurz heute wieder sagen muss. Zweitens ist, wie Marx anhand des Kampfes um den Normalarbeitstag zeigt, der Klassenkampf nicht nur Folge, sondern langfristig gesehen auch Bedingung der Bestandssicherung des kapitalistischen Systems. Das heißt, gäbe es keinen Klassenkampf um soziale Rechte und Einschränkungen der Länge des Arbeitstages, würde das Kapital, weil es eben gebrauchswertindifferent ist, weil es hier nur um die Aufhäufung abstrakter Tauschwerte geht, seine eigenen Grundlagen, nämlich die Arbeitskraft, vernichten. Vernichtung durch Arbeit ist das systematische Programm des Kapitalismus, wenn man ihn nicht an die staatliche Regulation kettet. Damit meine ich nicht das, was in Auschwitz passiert ist, das war was vollkommen anderes. Das wäre sozusagen der Zusammenbruch der zweiten Säule der Revolutionstheorie von Marx, dass eben es keine Universalität des Klasseninteresses gibt und keinen exterritorialen Standpunkt der Arbeiterklasse in Bezug auf das kapitalistische System. Neben dieser, also das wird auch meistens materielle Integration genannt, wobei das der Begriff etwas irreführend ist, weil er eigentlich unterstellt, dass das Proletariat erstmal außerhalb des Systems steht und dann sozusagen hineingezogen wird durch irgendwelche Maßnahmen. Das ist sehr irreführend, weil das System besteht ja nur im Klassengegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Also ist das Proletariat sozusagen immer schon integriert und muss nicht erst nachträglich integriert werden. Integration, legitim ist dieser Begriff der Integration des Proletariats in den Kapitalismus oder die bürgerliche Gesellschaft, nur hinsichtlich der Frage zum Beispiel der Erkämpfung sozialer Rechte oder der Erkämpfung des Staatsbürgerstatus für Proletarier, der von Anfang an ja nicht vorhanden war und mit der Anerkennung als Warenbesitzer noch lange nicht gegeben ist. Also mit der einfachen Tatsache, dass Kapitalismus und formale Demokratie eben nicht notwendig zusammenhängen. Also neben dieser materiellen Integration, wenn man das so nennen will, des Proletariats, ist es, oder dieser Untersuchung, die Marx über dieselbe anstellt, ist es vor allen Dingen seine Analyse der ideologischen Integration, in Anführungsstrichen, des Proletariats, die eine weitere Säule in seinem revolutionstheoretischen Modell zum Einstürzen bringt. Das ist jetzt im Grunde genommen genauso voraussetzungsvoll wie die beiden anderen Elemente, wenn man auf die Ökonomiekritik eingeht. Ich will deswegen nur ganz grob dazu was sagen. Also während Marx in den Frühschriften oder in der deutschen Ideologie und im Manifest der Kommunistischen Partei noch die These vertritt, dass das Proletariat eigentlich keine Ideologie mehr hat und im Grunde genommen zynisch und nüchtern sieht, wie die Welt funktioniert, also im Grunde genommen eine Entzauberungsperspektive dem Proletariat unterstellt, wird in seinem ökonomiekritischen Spätwerk zugleich mit der Analyse, mit der Realanalyse des kapitalistischen Systems und der Strukturen des Kapitalismus, das ist auch der Clou der Ökonomiekritik, nicht nur die Realanalyse gegeben, sondern auch die Analyse dessen, warum dieses kapitalistische System und diese Formen des Kapitalismus als historisch spezifische Formen notwendig verkannt werden. Also Marx versucht vom ersten bis zum dritten Band des Kapital, also durch alle drei Bände hindurch, nicht nur in diesem Fetischkapitel des ersten Bandes, eine, wie es dann später genannt wurde, Stufenfolge der Mystifikation des kapitalistischen Strukturzusammenhangs darzustellen. Mit diesem Begriff des Fetischismus oder des notwendig falschen Bewusstseins ist damit gemeint, dass die kapitalistischen Vergesellschaftungsformen, also Ware, Geld, Kapital und so weiter, in der gewöhnlichen Alltagspraxis der Akteure notwendig ihre eigene Verkennung spontan hervorbringen. Das heißt, es gibt da nicht irgendwelche Ideologen, die in irgendwelchen Thinktanks sitzen und das Proletariat oder wie noch immer manipulieren und dann glauben die Proletarier irgendwie, dass der Kapitalismus ewig und gut ist. Das gibt es natürlich auch und nicht zu knapp. Aber die Grundlage dafür, dass die Mehrheit der Menschen am Kapitalismus festhält, ist diese spontane Selbstmystifikation oder Selbstverrätselung des kapitalistischen Formzusammenhangs. Dieser besteht, wenn man sozusagen das grundlegend nachvollziehen will, darin, dass der Wert, also eine spezifisch gesellschaftliche Kategorie, die nur in einem bestimmten, unter bestimmten historischen Bedingungen existiert, dass dieser Wert einer Ware sich nur im Gebrauchswert, also in der Dinghaftigkeit einer anderen Ware darstellen kann. Und das wird in der Marx'schen Wertformanalyse systematisch expliziert bis hin zur Erklärung des Geldes. Aus dieser Tatsache und der Tatsache, dass diese Entwicklung, diese Bewegung immer schon beendet ist, wenn die Akteure in ihrer Alltagspraxis mit den Formen des Kapitalismus umgehen, mit Geld zum Beispiel, oder das Kapital betrachten, aus dieser Grundlage entspringt die Anschauung, dass diese historisch spezifische Form Wert eine Natureigenschaft der Sache, der Ware, des Geldes oder des Kapitals ist. Also im Grunde genommen bedeutet Fetischismus die These oder die Anschauung, dass der Kapitalismus ewig ist, dass die historisch spezifischen Vergesellschaftungsformen natürliche Eigenschaften von Sachen sind. Das wird in der politischen Ökonomie bis heute auf verschiedenen Ebenen, in Bezug auf die Geldtheorie heute weniger, da herrscht so ein Konventionalismus vor, den Marx auch schon kritisiert hat, in Bezug auf die Kapitaltheorie nach wie vor dargestellt, was Marx in der sogenannten trinitarischen Formel dargestellt hat, dass der Lohn aus der Arbeit, die Grundrente aus dem Boden und der Profit aus dem Kapital entspringt, wobei Kapital dann einerseits Geld heißen kann, andererseits Produktionsmittel. So mystifiziert sozusagen die kapitalistische Empirie, die bloße Anschauung dessen, womit wir es alltäglich zu tun haben, den Kapitalismus systematisch. Und diese empirische, unmittelbare, positivistische Betrachtung des Gegebenen führt immer nur zu dem einen Resultat, dass der Kapitalismus ewig ist. Ob er gut ist, ist dann noch eine andere Frage, aber er ist halt ewig und dann muss man damit umgehen. Genau das kritisiert Marx im Kapital. Er hat also nicht nur eine Formtheorie der Arbeit, er fragt nicht nur, warum dieser Inhalt, die Arbeit, jene Form, den Wert annimmt und das Geld und das Kapital, unter welchen historischen Bedingungen, diese Formtheorie hat die bürgerliche Ökonomie nicht, für die ist das immer schon identisch. Der Inhalt und die Form sind identisch, weil Wert eine Dingeigenschaft ist. Der erste Faustkeil des Urmenschen war schon Kapital nach der bürgerlichen Ökonomie. Marx' Theorie ist also nicht nur eine Formtheorie der Arbeit, die fragt, unter welchen historisch-spezifischen Bedingungen diese absurden Formen wie Wert, Geld und Kapital entstehen, sondern sie ist auch eine Fetischtheorie des bürgerlichen Bewusstseins. Sie fragt, wie diese Formen ihre eigene Verkennung hervorbringen. Das müsste man jetzt im Detail sozusagen nachverfolgen, aber das werde ich jetzt auf keinen Fall tun. Ich werde mich jetzt damit begnügen, mit diesem allgemeinen Hinweis und damit, die These der Entzauberung des kapitalistischen Formzusammenhangs für das Proletariat ebenfalls hinfällig wird. Das Kapital errichtet, wenn man sich die Ideologietheorie des späten Marx oder des ökonomiekritischen Marx anschaut, systematisch klassenunspezifische innere Barrieren gegen die Bildung kritischer Absichten. Klassenunspezifisch, Marx sagt an mehreren Stellen, dass diese Verblendung, dieser Verblendungszusammenhang, dieser Fetischismus sowohl das Proletariat als auch die Bourgeoisie betrifft und innere Barriere, weil sozusagen damit das Bewusstsein der Akteure selbst affiziert wird. Das heißt, dass der Kapitalismus in die Köpfe der Menschen eindringt und sich selbst verewigt. Und in solchen eigentlich nur systemimmanenten Intentionen befangenen Akteure ist natürlich eine Infragestellung dieser kapitalistischen Form, wahre Geldkapital, steht überhaupt nicht zur Debatte. Das ist auch die Grundlage dafür, dass Marx dann bestimmte linke Diskurse zu seiner Zeit kritisiert. Das sind eben dann genau solche Diskurse, die eben versuchen, an einem Moment oder an mehreren Momenten des Kapitalismus festzuhalten, was weiß ich, an Ware und Geld oder nur an der Ware oder am Staat und mit Hilfe dieser Form eine grundsätzliche Emanzipation hervorzubringen. Und Marx zeigt dagegen, dass sozusagen diese These, dass das ewige Formen sind, auf die man sich naiv beziehen kann, eben falsch ist. Also die Erfahrung klassenspezifischer Unfreiheiten und Ungleichheiten, die ja tatsächlich Quelle der Empörung des Proletariats sind, ist zunächst in systemkonforme Deutungsmuster eingebettet nach all diesen Erkenntnissen. Damit wird auch der noch im kommunistischen Manifest auftauchende Topos des Überwechselns bürgerlicher Intellektueller zum proletarischen Klassenstandpunkt hinfällig. Also diese berühmte Klassenverratstheorie. Da die originären Interessen und empirischen Vorstellungen des Proletariats eben keine spontane Quelle revolutionären Bewusstseins sind, kann der wissenschaftliche Sozialismus auch nicht als Ausformulierung eines Klassenbewusstseins oder als Rekonstruktion der Teilnehmerperspektive der Lohnabhängigen interpretiert werden. Mit dem Wegfallen von Verelendung und Entzauberung wird der Zusammenhang zwischen proletarischem Identitäts- und Konfliktbewusstsein einerseits, also der Vorstellung, wir sind eine Klasse, wir stehen im Klassenkampf mit der Bourgeoisie, und dem proletarisch-revolutionären Bewusstsein andererseits, also dem unterstellten Bewusstsein, wir müssen den Kapitalismus umwälzen, kontingent. Dieser Zusammenhang ist nicht mehr als notwendiger nachweisbar. Es mag zwar Klassenbewusstsein geben, aber das ist kein notwendig revolutionäres. Wer also als Marxist über die banalen Weisheiten, der Sozialismus sei ohne die Zustimmung und Teilnahme einer Mehrheit der Bevölkerung nicht zu errichten, was ja stimmt, und könne ohne das Leiden an den systematischen Folgen des Kapitalismus überhaupt nicht zum Motiv werden, was auch stimmt, wer darüber hinaus noch am proletarischen Klassencharakter revolutionären Bewusstseins festhalten wollte, müsste im Rahmen der Ökonomiekritik von Marx eben Bruchstellen im Verblendungszusammenhang aufweisen und sie mit den alltäglichen Erfahrungen der Anbieter von Arbeitskraft systematisch in Verbindung bringen können. Doch weder die Entfremdungstheorie der Frühschriften, weil die eben klassenunspezifisch ist, noch zusammenbruchstheoretische Argumente oder gar die Behauptung materieller Bildungselemente des Sozialismus im Kapitalismus können die Notwendigkeit des proletarischen Charakters einer revolutionären Bewegung stützen. Statt aus der Analyse dieser spontanen Selbstverrätselung der bürgerlichen Gesellschaft die Konsequenz zu ziehen, das utopische Bilderverbot, also das Gebot, eben nichts auszusagen über den Kommunismus, weil man noch nicht die konkreten Bedingungen für den Kommunismus vor Augen hat, dass dieses utopische Bilderverbot auch auf die Frage nach dem revolutionären Subjekt ausgeweitet wird, an dieser Konsequenz hält auch der späte Marx eben nicht fest oder die zieht er nicht. Wenn er zum Beispiel noch im Kapital im Vorwort als Revolution, als dem geschichtlichen Beruf der Arbeiterklasse festhält. Auch wenn er sich da nicht mehr ganz so sicher ist, ob seine Kritik überhaupt eine Klasse vertritt. Dieses utopische Bilderverbot in Bezug auf das revolutionäre Subjekt, also die Frage, also die Tatsache, dass man nicht beantworten kann, wer das revolutionäre Subjekt ist, hat zum Beispiel Johannes Anjuli ganz in seiner eben typischen Art formuliert, indem er halt einfach konstatiert hat, revolutionäres Subjekt ist das Subjekt, das die Revolution vorhat. Punkt. Mehr kann man darüber eben nicht aussagen. Ich versuche mal etwas zum Ende zu kommen. Deutlicher als in Bezug auf die Frage der Ideologietheorie und der Entzauberung schlägt sich Marx Abkehr von seiner positiven Evolutionstheorie der Gesellschaftsformation in seinen politischen Einschätzungen nieder. Schon in den Frühschriften in der deutschen Ideologie proklamiert er grundsätzlich die Revidierbarkeit seiner historisch-materialistischen Begriffe und die Ablehnung einer philosophischen Geschichtsschreibung, die diese, Zitat, in ein Rezept oder Schema, wonach die geschichtlichen Epochen zurechtgestutzt werden können, verwandelt, Zitat Ende. Und fast 22 Jahre später nachdem er überhaupt erstmal historisch wirklich geforscht hat? Führt ihn diese grundsätzliche Einschätzung zur endgültigen Kritik an der Auffassung, dass ein historischer Materialismus einen Universalschlüssel zur Erkenntnis geschichtlicher Entwicklung an die Hand gebe? Anlass dazu ist die Diskussion um die Frage, ob der archaischen russischen Dorfgemeinde bei der Errichtung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung im Osten eine positive Funktion zukommen könne oder ob alle Länder der Welt zunächst alle Phasen der kapitalistischen Produktion durchlaufen müssten, um sich für den Übergang in den Sozialismus reif zu machen. Also diese These vertritt die Zweite Internationale, also Kautsky und andere und Plechanow. Die sagen halt, es muss erstmal der Kapitalismus mit all seinen fürchterlichen Wirkungen im Osten durchgesetzt werden und erst dann können wir zum Sozialismus übergehen oder zum Kommunismus. Marx wendet sich allerdings gegen diese Behauptung und verwahrt sich gegen den Versuch, seine, wie er es nennt, historische Skizze von der Entstehung des Kapitalismus in Westeuropa in eine geschichtsphilosophische Theorie des allgemeinen Entwicklungsgangs zu verwandeln, der allen Völkern schicksalsmäßig vorgeschrieben ist, was immer die geschichtlichen Umstände sein mögen, in denen sie sich befinden. Das war jetzt ein Zitat. Nur für die west- und mitteleuropäischen Staaten gilt also die Universalisierbarkeit der englischen Verlaufsform gesellschaftlicher Modernisierung. Und im Kapital ist es auch explizit das deutsche Publikum, dem Marx zuruft, von dir ist hier die Rede. Also das ist jetzt zu der Zeit noch gar nicht selbstverständlich, dass sozusagen die historische Entwicklung genau diese modernisierende Entwicklung wie in England einschlagen wird. Aber er bezieht es jetzt auf die mitteleuropäischen Staaten, also das, was er in Kapitel 24 über die ursprüngliche Akkumulation im Kapital darstellt, das will er jetzt nicht mehr als einen universalgeschichtlichen Schlüssel zur Erkenntnis geschichtlicher Entwicklung verstanden wissen. Politisch ist die Konsequenz daraus, dass er eben Kolonialismus nicht mehr gut heißt und dass er in Bezug auf Russland sagt, Zitat, wird die russische Revolution das Signal einer proletarischen Revolution im Westen, sodass beide einander ergänzen, so kann das jetzige russische Gemeineigentum am Boden zum Ausgangspunkt einer kommunistischen Entwicklung dienen. Zitat Ende. Ob das jetzt eine korrekte Einschätzung war oder nicht, spielt erstmal keine große Rolle, finde ich. Die größere Rolle spielt, dass er sich eben von dieser Evolutionstheorie verabschiedet und im Grunde genommen beide Varianten, die in der zweiten und in der dritten Internationale vorhanden waren, eigentlich kritisiert. Das heißt, die Variante, Russland muss erst kapitalistisch werden und die Variante, es kann einen sozialistischen Aufbau in einem Land unabhängig von der westlichen Revolution geben. Also beides, für beides ist die Marx'sche Lesart untauglich. Marx' Verhältnis zu Geschichtsphilosophie bleibt aber dennoch ambivalent. Also bis in das Spätwerk hinein finden sich vereinzelt immer wieder traditionelle geschichtsphilosophische Vorstellungen von der historischen Unvermeidlichkeit des sozialen Fortschritts der Menschheit. Diese laufen aber seinem Geschichts- und Emanzipationsbegriff fundamental zuwider. Die strikte Determiniertheit, ja Unbewusstheit der Akteure, die in der Vorstellung eines naturwüchsigen Emanzipationsprozesses notwendig enthalten ist, also diese Vorstellung widerspricht dem Marx'schen Befreiungsbegriff, der eben rationale Handlungskoordination, Selbstbestimmung und Selbsterkenntnis impliziert. Und Selbstbestimmung und unbewusste Determination schließen sich eben aus. Was ich mit Geschichtsphilosophie meine oder mit geschichtsphilosophischer Argumentation besteht darin, in der Annahme, dass die Menschen zwar ihre Geschichte machen, aber sie zugleich doch nicht machen, woraus eine versöhnliche Erkenntnis gezogen werden soll, nämlich die vom unaufhaltsamen historischen Fortschritt. Also Theoretiker wie Kant oder Smith oder Hegel haben sozusagen die historische Erfahrung gemacht, dass der gesellschaftliche Fortschritt eben den Menschen entgleitet und die gesellschaftliche Entwicklung, dass das zwar nichts Übernatürliches im eigentlichen Sinne ist und von Menschen gemacht wird, aber andererseits diese menschliche Praxis dennoch nicht die Bewegung der Geschichte bestimmt, also die bewusste menschliche Praxis, und haben daraus versucht, ein moralisch determiniertes Ziel und sozusagen eine versöhnliche Erkenntnis zu ziehen, nämlich die Annahme einer Ideologie, also eines zielgerichteten Prozesses in der Geschichte, über dem bewussten Handeln der Menschen hinweg. Also die Annahme eines überhistorischen Geschichtssubjekts. was Hegel dann Weltgeist oder Kant Naturabsicht oder Smith unsichtbare Hand genannt hat. Im Traditionsmarxismus ist dieses überhistorische Subjekt dann entweder das Proletariat oder die Produktivkräfte oder noch abstrakter die historischen Gesetze. Eine derartige geschichtsphilosophische Verkehrung von Subjekt und Objekt, also von Bestimmendem und Bestimmtem, lässt sich historisch-materialistisch, aber einzig als negativer Prozess, als Verhängnis, wie Marx es nennt, entschlüsseln. Dieses Verhängnis besteht dann einfach darin, dass eine verselbstständigte Dynamik sozialer Praxis, also etwas, worüber weder Individuen noch Kollektive im Kapitalismus die Kontrolle haben, nämlich die kapitalistische Akkumulationsdynamik, dass dies eben ein negativer Prozess ist, der nicht in den Fortschritt führt, sondern einzig ein Leiden für die Akteure bedeutet und sich reproduzierendes, wie man heute vielleicht sagen würde, autopoetisches System ist. Schon in der deutschen Ideologie entschlüsselt Marx daher den hegelschen Weltgeist nicht als Proletariat oder als Gattungssubjekt oder als historische Gesetze des Fortschritts, sondern schlicht als Weltmarktbewegung. Die von Marxisten wie Antimarxisten, als Antimarxist sei Popper genannt, gerne als Beweis einmal höchster Wissenschaftlichkeit und ein andermal gerade unwissenschaftlicher Prophetie angeführte Behauptung von Marx, er fasse die kapitalistische Produktionsweise als naturgeschichtlichen Prozess, ist damit als kritische Aussage zu verstehen. Natur bzw. Naturwüchsigkeit sind bei Marx negativ bestimmte Kategorien für einen verselbstständigten Vergesellschaftungszusammenhang, der im Grunde genommen in der Kapitalbewegung besteht und in den privat arbeitsteiligen Produktionsverhältnissen begründet ist. Die Revolution ist von daher, also von der Kritik dieser geschichtsphilosophischen Argumentation her, bestenfalls noch auf Frage von Leben und Tod, in jedem Fall aber als eine irreduzibel praktische Aufgabe ohne theoretische, ohne wissenschaftliche Garantie zu begreifen. Revolutionäres Handeln muss sich dabei zugleich dem subalternen Appell an übermächtige Geschichtsgesetze oder einem kollektiven Klassenwillen entledigen und ist, wie es bei Kral in der 68er-Bewegung mal hieß, nur noch als ontologiekritische Praxis möglich. Das heißt, Revolution ist etwas, was im Sein nicht begründet ist, was nur noch wir wollen können oder nicht wollen können. Wissenschaftlich konstatierbar für eine Revolutionstheorie, und das ist sozusagen das Einzige, was an Revolutionstheorie als Residuum noch übrig bleibt, sind allein die realen Möglichkeiten der Abschaffung des Kapitalismus, also diese materiellen Bildungselemente des Sozialismus, also die Feststellung, dass sozusagen es bestimmte arbeitsorganisatorische, technische Potenziale gibt, um den Kapitalismus abzuschaffen. Ja, so als Schlussbemerkung will ich die These vertreten, dass Marx' Revolutionstheorie hinsichtlich der Analyse dieser immanenten Auflösungstendenzen des Kapitalismus keineswegs aus den Kernannahmen seiner Ökonomiekritik, sondern aus geschichtsphilosophischen Prämissen resultiert, die den Einsichten der Ökonomiekritik fundamental widersprechen. Die Tatsache, dass dieser wissenschaftliche Kern der Marx'schen Theorie eben in einer geschichtsphilosophischen Umhüllung eigentlich zur Welt gekommen ist, lässt sich nicht aus der Theorie selbst, sondern lässt sich aus kontingenten Umständen nur erklären. Nur wer sich, wie der traditionelle Marxismus und seine Kritiker, ohne jedes Verständnis der Marx'schen Ökonomiekritik allein auf diese Gehalte und auf diese populären Teile seines Werks bezieht, kann behaupten, Marx' Analysen seien zur Erfassung derjenigen Faktoren, die dem Kapitalismus Stabilität und Flexibilität verleihen, ungeeignet und beinhalteten ein unproblematisches Verhältnis sozialer Befreiung. Im Grunde genommen kann man von daher Marx' Theorie als Desillusionierung dieser naiven Vorstellung von Befreiung lesen. Die Kritik der politischen Ökonomie bezieht sich schließlich auf den Prozess der Befreiung, also auf den Emanzipationsprozess im weitesten Sinne, nicht als positive Wissenschaft. Sie ist vielmehr nur ein Element dieses Prozesses, indem sie an der Beseitigung der Hindernisse zur Bildung kritischer Absichten arbeitet. Das heißt, sie ist eigentlich ein Moment, wenn sozusagen die praktische Wirkung der Ökonomiekritik für linke Bewegungen oder für emanzipatorische Bewegung, was ja nicht immer identisch ist, zu berücksichtigen ist, ist sie eigentlich sozusagen eine selbstkritische oder eine kritische Instanz. Das betrifft auch das Ziel des Befreiungsprozesses. Marx' utopisches Bilderverbot, also seine Weigerung, ein sozialistisches System aufzustellen, ist Resultat seiner eben nicht wissenschaftsgläubigen, im Sinne von Geschichtsgesetze zu finden, und nicht erziehungsdiktatorischen Konzeption kommunistischer Freiheit. Der als freie Tat der assoziierten Individuen vorgestellte Prozess kommunistischer Vergesellschaftung entzieht sich also grundsätzlich prognostizierbaren Entwicklungen. Nicht Einsicht in die Notwendigkeit, wie Engels im Anschluss an Hegel gemeint hat, sondern die Sprengung der Notwendigkeit. Ihr Aufgehen in Selbstbestimmung ist das Programm der vergesellschafteten Menschheit nach Marx. Eine Gesetzeswissenschaft freier Vergesellschaftung wäre damit ein Widerspruch in sich und lief auf eine manipulative Sozialtechnologie hinaus, wie sie dann vom Marxismus-Leninismus vertreten wurde und die, wie Marx schon in den Thesen über Feuerbach 1845 sagt, mit Notwendigkeit dahin käme, die Gesellschaft in zwei Teile zu sondern, von denen der eine über der Gesellschaft erhaben ist. Also es wäre sozusagen, die einen sind die Sozialtechniker, die von den Gesetzen der Geschichte wissen, und die anderen sind die Massen, die dahin gebracht werden müssen, diese Gesetze zu akzeptieren. Genauso sah das leninistische Parteikonzept in der Sowjetunion aus. Ein zweites Moment für die Tatsache, dass über das Ziel des Befreiungsprozesses nicht viel ausgesagt werden kann, besteht darin, dass der Erkennende und auch der Kritiker selbst in den Gegenstand seiner Erkenntnis involviert ist. Das heißt, um es mit Adorno zu sagen, dass die Vorstellung einer befreiten Gesellschaft mit der gleichen Entstelltheit geschlagen ist, der sie zu entrinnen sucht. Also Marx hat diese ideologische Schwerkraft des Kapitalismus in Bezug auf die Fetischismusanalyse dargestellt, indem er gesagt hat, notwendig falsches Bewusstsein heißt keineswegs, dass alle Leute für immer und ewig den Kapitalismus verkennen müssen. Das wäre in der Tat ein Selbstwiderspruch, dann wäre das Kapital als Buch nicht möglich. Notwendig falsches Bewusstsein heißt nur, dass wenn man sich in der Empirie der kapitalistischen Alltagspraxis unmittelbarkeitsfixiert bewegt, man spontan auf diese Verkennung gebracht wird. Und dass selbst der Wissenschaftler, der Ökonomiekritiker, der diese Verkennung analysiert, in seiner Alltagspraxis ihnen erliegt. Das bedeutet notwendig falsches Bewusstsein, weil das wird auch meistens falsch verstanden. Also allein, um als den dritten Punkt in Bezug auf das Ziel der Befreiung einzugehen, allein die geschichtliche Situiertheit noch der kommunistischen Freiheit gestattet es Marx, Umrisse einer kommunistischen Gesellschaft zu benennen. Freilich muss man sagen, dass diese Aussagen von Marx darüber hoch abstrakt sind und dass er sich selbst auch der Abstraktheit dieser Antizipation bewusst ist und ihm nichts ferner liegt als Verlaufsformen oder Zielvorgaben für eine praktische Emanzipationsbewegung irgendwie doktrinär festzuschreiben. Also als Beispiel kann man nehmen, es gibt einen Brief eines niederländischen Marxisten, Domela Nijenhuis, der für einen sozialdemokratischen Kongress den Marx fragt, welche konkreten Maßnahmen sollen wir denn im Falle einer Machtübernahme seitens des Proletariats vornehmen? Und Marx antwortet dann ziemlich erbost, dass die Antwort darauf nur die Kritik der Frage sein könne und dass man eben darüber nichts aussagen kann. Er geht sogar so weit, dass das Beispiel, was immer für die marxische Revolutionstheorie gebracht wird, in die Pariser Kommune, also diese ganzen Maßnahmen, die dann der Lenin als sozialistische bezeichnet hat, dass er darauf eingeht und sagt, Sie werden mich vielleicht auf die Pariser Kommune ansprechen, aber das war keine sozialistische Vergesellschaftungsform und das war auch nur eine Ausnahmesituation in einer isolierten Stadt und deswegen kann die auch nicht als Modell für eine Gesamtgesellschaft genommen werden. Also da ist Marx sehr skeptisch gegenüber seiner eigenen, sehr euphorischen Einschätzung der Pariser Kommune 1871, ist er später wesentlich skeptischer. Und selbst wenn er in diesen historisch-politischen Schriften, wie in der über die Pariser Kommune, versucht, institutionelle Formen des Übergangs zum Kommunismus darzustellen, dann tut er das nicht im Sinne des Verkünders und des Propheten, sondern er versucht sozusagen tastend nach Vermittlungsformen zwischen Kapitalismus und Sozialismus als Bewegung dahin zu suchen. im Vordergrund seines ökonomiekritischen Werks und auch einiger seiner politischen und ideologiekritischen Interventionen in die Linke seiner Zeit steht meines Erachtens eine negativ desillusionierende Haltung gegen landläufigen Sozialismusvorstellungen der Arbeiterbewegung. Also die marxische Ökonomiekritik lässt sich hinsichtlich ihrer revolutionstheoretischen Annahmen prinzipiell als negatorische Haltung begreifen, die diese negatorische Haltung als Kritik an bestimmten Sozialismusvorstellungen ist keine autoritäre Vorwegnahme bestimmter Ziele des Sozialismus, sondern sie ist nur eine Kritik von Vorstellungen und von Theorien, deren Konsequenz eben keine Emanzipation ist, sondern die Barbarei oder der Despotismus. Also Marx kritisiert an der Linken seiner Zeit nicht, dass sie nicht irgendein Programm, ein fertig vorhandenes Programm des Sozialismus realisieren. Er kritisiert, dass, wie er sagt, polizeilich erlaubte, aber logisch unerlaubte ihrer Sozialismusvorstellung. Damit will ich jetzt schließen.